Lektion 2. Zu Hause. Schritt C. Übung 22. A. Mitte. Müll. B. Brüder. Briefe. C. Mieten. Müde. D. Flüge, fliegen. E. Brücke, Brille. F. Vier, für.